Das Reiskabarett von 1967. Die Frauenbewegung der 70er und 80er Jahre führt ihre Wurzeln auch auf 68 zurück, aber weniger Revolte gegen die Eltern, sondern als Revolte gegen die Revolutionäre. Frau Utschke, wie war das damals? Da fragen Sie mich ganz falsch. Also ich habe im SDS, bin ich als Frau nicht unterdrückt worden und sehr gefördert und man freute sich ja, dass also junge Frauen da auch sich politisierten. Wir waren sowieso noch sehr wenige an der Uni, das fiel auf. Die Uni war auch nicht unbedingt frauenfeindlich, aber auch nicht frauenfreundlich. Man hatte schon das Gefühl, einer kleinen Minderheit anzugehören und auf Probleme zu stoßen. Aber im SDS selbst, ich denke auch, dass hatte jetzt doch mehr mit, dass dann die Frauen anschlossen, also dieser Tomatenwurf, der ist ja sehr viel beschrieben worden, aber meistens falsch, also die Sigrid Damm, die hat damals was ganz anderes gemacht, aber das will ich jetzt nicht ausführen. Es kam eigentlich erst mit dem, was hier in dem Reiskabarett doch etwas piefig, finde ich ehrlich gesagt, besprochen wurde, nämlich die Emanzipation des Einzelnen, das Ernstnehmen eigener Gefühle und seien sie noch so dusselig, das Rumexperimentieren mit sich selbst, wie es jungen Menschen eigentlich auch angemessen ist, das haben die gemacht, das haben sie anderen vorgemacht und haben auch anderen Mut gemacht. Und das war, glaube ich, für die Frauenbewegung, die dann ja eigentlich mit dem Paragraphen 218 richtig losgetreten wurde. Das war ja eigentlich der Punkt, es ging um die Selbstbestimmung der Frau in einem ganz entscheidenden Punkt über ihren Körper. Ich habe immer das so ein bisschen pathetisch formuliert, es geht eigentlich darum, dass Frauen als moralische Subjekte anerkannt werden, dass Männer und der Staat und keine Behörde und kein Arzt, kein Gynäkologe ihr da reinzureden hat, ob sie ein Kind bekommt oder nicht. Die Verhütungsmethoden waren ja damals auch schon verbreitet, aber noch nicht so sehr. Also so sehe ich das. Das war eigentlich Frauenbewegung, also während so dieser Anti, da bin ich auch zu sehr im SDS sozusagen als sozialistisch linke Intellektuelle geschult. Ich fühlte mich, ich mochte Männer und ich habe so viel von Männern gelernt und die waren immer so nett zu mir und ich wäre nie an die Uni gekommen, wenn ich nicht den Lehrer gehabt hätte und an der anderen Schule diesen anderen Lehrer. Das waren ja alles Männer. Habermas hat ja gesagt, dass das wesentliche Ergebnis von 68 Rita Süssmuth von der CDU im Familienministerium war. In der Tat eine Feministin, die dann sehr viel gestalten konnte. Ich glaube, Feminismus war nicht so sehr das Ding der 68er, aber das, was Sie schon sagten, das unkomplizierte Verhältnis zwischen Mann und Frau, übrigens dank der Pille, eine der Sachen, die man nie vergessen darf, bei der 68er-Bewegung ist ja, dass dieser Bewegung, dieser Jugend die Pille geschenkt wurde. Und von daher war meiner Ansicht nach in der Politik auch sehr viel Erotik. Also das ging durch alle Studentenverbände und Zusammenkünfte. Es war nicht nur die Kommune 1 oder 2 oder 3 oder was es da gab, sondern es war überall das nette Verhältnis zwischen Männern und Frauen, die diskutiert haben, die sich auch gut verstanden haben. Aber der Feminismus kam erst etwas später. Ein wichtiges Symbol an der FU war zum Beispiel, als Simone de Beauvoir eingeladen wurde. Dann kam auch dieses Schlagwort, die Freiheit der Frau beginnt im Unterleib. Und dann kamen diese Dinge weiter. Ich glaube, der Feminismus musste sich später durchkämpfen. 218 würde ich da auch bei als eine der Schlüssel des Herr Kranitzky, aber so richtig hedonistisch, so auf Werteverfall und Libertinage war doch diese 68er Generation noch gar nicht aus. Es war alles halb so wild. Es war eher die Neugier und die Schlüssellochperspektive der bürgerlichen Presse, will ich jetzt mal sagen. Die Kommune 1 zum Beispiel war innerhalb der Studentenbewegung eigentlich ein völlig peripheres Phänomen. Aber die Medien haben sie natürlich zu einem wichtigen Experimentierfeld der Studenten hochstilisiert, was überhaupt nicht der Fall war. Geschweige denn, dass also auch mit Pille unter den Studenten schlagartig, also irgendwelche libertinären Verhältnisse eingezogen werden. Das ist überhaupt nicht der Fall und ich will was anderes sagen. Man projiziert nach hinten immer völlig falsche Datenabläufe, was die Schwulenbewegung zum Beispiel betrifft. Ich weiß nicht, ob es Ihnen anders geht. In unserer Generation 68 bis 70, 71 hätte niemand von uns sagen können, welcher unserer Freunde schwul ist. Das war kein Thema, es wurde nicht artikuliert, auch von den Schwulen selbst überhaupt nicht. Und die waren genauso unterdrückt innerhalb der Studentenbewegung wie in der Gesamtgesellschaft. Und ich bin sicher, sie haben gelitten und vielleicht länger gelitten als die Frauen, die sich in der Frauenbewegung dann artikuliert haben. Bei den Schwulen hat es noch länger gedauert. Das darf man überhaupt nicht vergessen. Ich wollte noch mal Herrn Radunski widersprechen. Also ganz so schön war es nicht, bevor der Feminismus ausgebrochen ist. Denn es war zum Beispiel auch die Studentenbewegung hier in Berlin. Da hat er AStA Listen gemacht von Gynäkologen, also Frauenärzten, die an unverheiratete Studentinnen die Pille verschreiben. Das, da muss sie alle, das war noch in 1967 bin ich hier in der Cicero-Straße zum ersten Mal bei so einem Arzt gewesen. Und das bedeutet ja was. Also man sagte ja nicht, ach toll, wir haben jetzt eine Liste, da gehen wir jetzt hin. Das ist ein so hochbesetzter, schambesetzter Vorgang gewesen. Und der hatte natürlich jede Möglichkeit, der Arzt. Der war wirklich nett, ja, sozusagen diesen jungen Frauen gegenüber, also sich großzügig zu erweisen und so. Aber das wollte man nicht. Man wollte das als Anspruch und als Recht haben und nicht als Gnadenerweis, weil der AStA diese Liste gemacht hatte. Das ist das eine. Also das wurde also nicht Libertinage so Libertinage war auch nicht mein Thema. Nein, das bei war uns nicht. Bei uns im RCDS zum Beispiel haben sich Dutzende von Paaren gefunden, die bis ja, heute noch ja, glauben Sie, was wir im SDS gemacht haben. Da, ich wurde zu Salat eingeladen und da hat man geguckt, ob man mit dem genossen oder nicht mit dem genossen. Ich war auf politischen Bildungen ohne Ende und was war abging auf Partys mit Rolling Stones und Soul, kam gerade auf, also Detroit, Motown und so weiter. Ich bitte Sie, das war wirklich kein Privileg des SDS, sie war nur des RCDS. Ich war nur einmal eingeladen als fast Freundin eines Menschen aus einer schlagenden Verbindung. Der war aber ein guter Historiker, ich bin da mitgegangen und da sind mir allerdings wirklich die Zähne runtergefallen. Da war ich dann dermaßen deplatziert. Aus der Freundschaft ist natürlich dann gar nichts mehr geworden. Das ist wahr. Aber ich würde auch sagen, Hedonismus hat nicht stattgefunden. Die Kommune kannte man einfach. Nee, das muss ich jetzt noch sagen. Zum Beispiel der Rainer Langhans, der eigentlich eine nette Entwicklung gemacht hat. Das war ein kreuzunglücklicher, schwerst verklemmter Typ. Und der war da in der Kommune. Da konnten sie nicht davon ausgehen, dass da die Post oder irgendwas abgeht, sondern Grübel, Unglück und alles mögliche andere. Und so wissen wir es ja auch aus den Protokollen. Danke bis hierhin. Film, Fernsehen, Theater vor allem, aber die Musik war damals das Medium, über das diese Protestbewegung sich international zusammenfand. Und auch die Beatles, die mal als relativ brave Pilzköpfe ihrer Majestät angefangen hatten, die konnten sich dem diskreten Charme der Revolution nicht entziehen.